Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 122. Krieg der was denn? Ne? Heute wieder dabei Markus von smartphonefan.de mit einem Bericht über das Samsung Galaxy Note 2. Da bin ich schon sehr drauf gespannt. Ich sag dann auch noch was über den Google Music Start morgen in Europa und wieder jede Menge News dabei. Aber jetzt erstmal, Markus, leg los über Samsung Galaxy Note 2. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite im Uncast und ich habe diese Woche auch was für euch vorbereitet. Und zwar hatte ich die Gelegenheit, mir das Samsung Galaxy Note 2 einmal näher anzugucken. Das ist der Nachfolger vom Samsung Galaxy Note vom letzten Jahr, das ich ja auch über viele, viele Monate in Betrieb hatte. Und jetzt also Samsung Galaxy Note 2, ich habe es mir nicht gekauft, aber hatte halt beruflich gesehen, dienstlich bedingt, die Möglichkeit, das Gerät mir dann auch mal anzugucken. Ich muss sagen, es macht auf den ersten Blick erstmal einen guten Eindruck. Was mir nicht so gefallen hat, ist die glatte Plastikrückwand. Das wirkt ein bisschen billig, finde ich. Ähnlich wie es damals bei Apple mit dem iPhone 3G und mit dem iPhone 3GS war. Das erste iPhone war ja damals auch sehr hochwertig mit Metallrückwand bis auf die Stellen, wo halt eben die Antennen sitzen. Und dann kam halt das iPhone 3G und das 3GS als Nachfolger raus. Und das war für mich so eine Art Kulturschock von wegen, was ist denn das? So eine komische Plastikrückwand. Genau diese Plastikrückwand hat eben auch das Galaxy Note 2 von Samsung jetzt. Und da muss ich sagen, das gefällt mir rein optisch weniger, ist aber sicherlich auch Geschmackssache. Ansonsten muss ich sagen, es handelt sich beim Samsung Galaxy Note 2 um eine Weiterentwicklung des Samsung Galaxy Note. Das Gerät hat einfach aktuelle Hardware bekommen, Quad-Core-Prozessor, schnelleren Prozessor logischerweise und das Design des Samsung Galaxy S3. Das heißt, die sehen sich relativ ähnlich jetzt, mit dem Unterschied natürlich, das Samsung Galaxy Note 2 ist natürlich wesentlich größer als das Samsung Galaxy S3. Das Galaxy S3 hat ja einen 4,8 Zoll großen Touchscreen, das Samsung Galaxy Note 2 dagegen hat ja 5,5 Zoll. Beim ersten Galaxy Note Modell waren es 5,3 Zoll, das heißt, das reine Display des neuen Galaxy Note ist sogar etwas größer geworden als beim ersten Modell, aber dennoch hat Samsung das geschafft, indem einfach der Bildschirm näher an den Rand des Geräts an sich rangerückt ist. Samsung hat es geschafft, es trotzdem hinzubekommen, dass das Gerät sogar geringfügig schmaler ist. Es macht sich also kaum bemerkbar. Also ich habe schon gedacht, ursprünglich, als das vorgestellt wurde oder im Vorfeld auch, als es dann hieß, Samsung Galaxy Note 2 5,5 Zoll, jetzt noch größer, dann dachte ich, naja, das Galaxy Note gefällt mir vom Formfaktor ja wirklich gut. Ich bin wirklich Großgeräte-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man spart sich einfach ein Tablet zusätzlich für den mobilen Einsatz. Für zu Hause, auf der Couch oder so sieht's anders aus, aber für den mobilen Einsatz großes Smartphone oder so ein Smartlet, also so eine Mischung aus Smartphone und Tablet, und man hat eigentlich das Tablet auch gespart. Und das muss ich sagen, finde ich eigentlich sehr gut. Auf so einem Touchscreen kann man auch wirklich recht gut arbeiten und das ist eigentlich das, was mir wirklich sehr gut gefällt, ganz ehrlich. Aber als ich dann hörte, 5,5 Zoll, das bisherige Galaxy Note hatte schon 5,3, dachte ich, ach du meine Güte, das wird ja noch größer. Nein, wird es nicht. Jedenfalls nicht nach außen, nicht von der Bauform her, sondern nur das Display ist größer geworden. Und das wiederum ist natürlich gut. Ebenfalls gut, ebenfalls erfreulich. Samsung hat auf dem Galaxy Note 2 im Auslieferungszustand schon Android 4.1.1 drauf. Oft ist man ja gewohnt, dass man dann doch noch Geräte bekommt, die frisch auf den Markt kommen und eine veraltete Softwareversion drauf haben. Nein, beim Galaxy Note 2 ist das nicht der Fall. Hier ist Android 4.1.1 drauf. Jelly Bean also schon. Gut, wann jetzt ein Update auf 4.2 kommt, weiß ich jetzt natürlich nicht, aber 4.2 kommt ja auch erst im Laufe dieser Woche jetzt, wo die neuen Nexus-Geräte auf den Markt kommen. Insofern, ich denke mal, kann man sicherlich mit leben, wenn das noch ein paar Wochen dauert. Samsung muss halt logischerweise auch die TouchWiz-Oberfläche wieder anpassen, mit der ich mich davon abgesehen nach wie vor nicht so richtig anfreunden kann. Ich bin ja generell nicht so der Freund dieser angepassten Oberflächen wie TouchWiz, wie HTC Sense oder wie sie alle heißen. sondern mir ist einfach das reine Android am liebsten, aber es gibt halt außer bei den Nexus-Geräten, gibt's halt wirklich keinerlei Endgeräte dafür, die wirklich reines Android anbieten. Das ist eigentlich ein bisschen schade, aber es ist nun mal so, kann man logischerweise nicht ändern. Was ich komisch finde, ja, ich reite wieder drauf rum. Warum bringt Samsung das Galaxy Note 2 gleich zweimal raus? Und zwar einmal mit und einmal ohne LTE. Die Version mit LTE gibt's bei der Telekom und bei Vodafone. Und die Version ohne LTE gibt's überall, sage ich jetzt mal. Und da muss ich wirklich sagen, das verstehe ich nicht. Es gab ja heiße Diskussionen auch auf Google Plus nach meinem Beitrag von letzter Woche bezüglich LTE. Ich fühle mich so ein bisschen erinnert an die Anfangszeiten von UMTS so 2004, als ich da auch schon mit ein paar Kumpels rumexperimentiert habe. Man konnte damals bei Vodafone Videotelefonie ganz kostenlos nutzen. Es gab einfach noch gar keinen Tarif dafür und es wurde einfach nicht berechnet, ganz offiziell. Und wir haben halt damals auch schon dann mal ausprobiert, wie geht denn das mit dem schnellen Datenübertragen. Und da muss ich sagen, das war schon damals gut. Viele andere, GPRS reicht, das haben wir doch, Edge, es macht so richtig schnell und was weiß ich. Also hat sich niemand für interessiert. Ich muss sagen, beim Umstieg von CSD auf GPRS war ich genauso. Das lag aber wirklich daran, dass die GPRS-Tarife damals, so vor 12, 13 Jahren oder so muss es gewesen sein, wirklich exorbitant bescheiden waren. Richtig teuer. LTE-Tarife haben ja auch im Prinzip, denen wird ja auch nachgesagt, die seien zu teuer. Nein, das stimmt je nach Anbieter nicht. Im E-Plus-Netz gibt es noch gar kein LTE. Bei O2 ist es mittlerweile so, dass in vielen Smartphone-Tarifen LTE automatisch mit drin ist. Und zwar vor allem beim großen, beim Blue L. Bei Vodafone ist es in fast allen Tarifen so, dass zumindest für ein Jahr LTE ohne Aufpreis in den Smartphone-Tarifen mit drin ist. Außer in den ganz kleinen. Und sind wir mal ehrlich, wer so einen ganz kleinen hat, der braucht es dann auch wirklich nicht. Wahrscheinlich, weil er eh ganz seltener unterwegs ist und deswegen das mobile Internet gar nicht so intensiv nutzt. Aber in den größeren ist es automatisch drin. Ja, und bei der Telekom ist es so, dass selbst die Discounter-SIM-Karten ins LTE-Netz kommen. Voraussetzung ist es eine Postpaid-Karte. Prepaid geht nicht, das kommt nächstes Jahr. Postpaid geht. Und ja, natürlich habe ich dann mit so einer Kongstar-Karte keine 100 Mbit pro Sekunde. Die brauche ich ja auch nicht. Aber wenn ich eben, sagen wir mal, 5, 6, 7 Megabit pro Sekunde habe über LTE, dann ist das doch super. Ja, wie oft bin ich im UMTS-Netz eingebucht und verfluche es, weil es überlastet ist, egal bei welchem Anbieter. Ja, oder ich bin eben wirklich in der ländlichen Region, wo kein UMTS ausgebaut ist, aber LTE. Und diese Regionen gibt's und die werden immer mehr. Ja. Und das ist eben das, wo ich mir sage, ein aktuelles Smartphone-Spitzenmodell. Und zwar, ob das jetzt Nexus 4 heißt oder Samsung Galaxy Note 2, spielt da eigentlich keine Rolle. Ein aktuelles Smartphone-Spitzenmodell sollte LTE haben. Irgendein Einsteigergerät, ein Samsung Galaxy Ace 3, wenn es irgendwann auf den Markt kommt. Ja, mein Gott. Wir haben bis vor 2-3 Jahren noch Einsteigergeräte gesehen, die kein UMTS hatten, sondern nur GPRS, bestenfalls Edge. Das ist dann auch für jemanden, der vielleicht nur ein bisschen Messaging nutzt oder wegen mir eine Smartphone-optimierte mobile Webseite. Für so jemanden ist es dann auch wirklich egal, aber ein Smartphone-Spitzenmodell, für das ich 500 Euro plus X ausgebe, wie zum Beispiel das Samsung Galaxy Note 2, da setze ich dann schon voraus, dass das läuft. Ja, und dass ich wirklich dann auch LTE drin habe und es nutzen kann. Ich meine, klar, es sagen viele, nächstes Jahr sieht es vielleicht anders aus, bessere Abdeckung, günstigere Tarife. Ja, aber wer kauft sich denn? Ich meine, ich kaufe mir alle 5 Minuten ein neues Smartphone, weil ich einfach Freak bin. Sind vielleicht viele von uns auch, aber viele haben ihr Handy eben doch 2 Jahre, und kaufen im Rahmen der nächsten Vertragsverlängerung das nächste. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein Gerät kaufe mit veralteter Technik, dann habe ich das bis Weihnachten 2014 an der Backe. Und genau das ist der Punkt. Ja, ich habe ja heute schon, wenn ich mir so gerade von Vodafone und Telekom die Netzabdeckungskarten angucke, O2 wesentlich weniger, E-Plus noch gar nichts, wie gesagt, aber gerade die beiden großen, ja, Telekom, Vodafone, da habe ich ja heute schon 50-60% der Fläche Deutschlands mit LTE versorgt. Ja, und dass da das iPhone, um es auf ganz gut Deutsch zu sagen, einfach mal scheiße ist, sorry, das ist einfach so, weil das eben nur LTE 1800 hat. Die LTE-Geräte von Samsung zum Beispiel, die machen alle drei deutschen Frequenzen. Die bringen mir dann auch auf dem Land was. Und deswegen, Samsung Galaxy Note 2, wie gesagt, es gibt's in zwei Versionen. LTE ja, LTE nein. Man kann eigentlich nur empfehlen, das Gerät mit LTE zu kaufen, damit man dann auch wirklich davon profitiert. A, wenn UMTS mal überlastet ist, kann man auf LTE ausweichen. B, wenn auf dem Land nur GPRS verfügbar ist, kann man auf LTE ausweichen. Ja. Und C, ich habe eben das Handy zukunftssicher und nicht nur kurzfristig gedacht für die nächsten Monate. Also insofern, das Galaxy Note 2, also ich kaufe es mir jetzt nicht, weil ich habe ja das HTC One XL mir im Sommer als aktuelles Android-Gerät geleistet. Das hat ja auch LTE, hat natürlich jetzt nur 4,7 Zoll, aber es ist für mich okay, ja. Das Note 2 ist schon ein schönes Gerät. Ich habe es in der Hand gehabt, wie gesagt. Außer mit diesem, das ist halt wirklich wie so ein Plastikbomber ein bisschen wirkt. Beim Galaxy S3 ist das nicht so. Also gerade das dunkle Galaxy S3, das ist auch wirklich schön gestaltet, auch die Rückseite und alles, ja. Das ist wirklich gut gemacht. Aber das Galaxy Note 2 ist also wie beim iPhone 3G. Das wirkt wirklich billig und das gefällt mir nicht so. Aber so von der Technik her. Der Quad-Core-Prozessor. Ich surfe im Internet mit dem Gerät. Ich scrolle durch die Menüs. Ich installiere irgendeine App. Butterweich läuft alles. Das ist ein wirklich super Betriebssystem. Ja, also nicht Android als Betriebssystem an sich, sondern wie es eben auf dem Gerät umgesetzt ist. Es läuft super schnell, läuft butterweich. Es gibt keine Ruckler. Das Display ist wirklich ein Traum. Also es ist auch von der Farbdarstellung. Ich kenne das von früher, von älteren AMOLED-Displays. Beispiel Samsung Galaxy S2, dass die Farben einfach völlig übertrieben, richtig grell dahergekommen sind. Dieses Problem habe ich beim Galaxy S3 nicht und beim Galaxy Note 2 habe ich die auch nicht. Also das ist wirklich eine hervorragende Farbbrillanz. Super Auflösung natürlich auch. Also ich bin wirklich beeindruckt von dem Gerät und ich denke mal, für jemanden, der so ein 5 Zoll Gerät haben möchte, von der Größe her, da ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert. Von der Auflösung habe ich schon gesprochen, 1280x720 Pixel sind 16 Millionen Farben, stell das Teil dar. 16 GB Speicher gibt's intern bei der Version, die es momentan auf dem Markt gibt. Es könnte irgendwann auch noch eine 32er Version geben. Muss man mal sehen. Angekündigt ist es auch eine 64er, aber wenn ich sehe, wie sich das in die Länge zieht und möglicherweise gar nicht kommt, gerade die 64er beim Samsung Galaxy S3, könnte ich mir vorstellen, beim Note 2 wird's vielleicht auch nicht besser aussehen. MicroSD-Kartenslot gibt es selbstverständlich. So, dann haben wir noch die Akkulaufzeit, die der Hersteller angibt. Ich muss sagen, das ist ein 3100 mAh Akku, der hält wirklich recht lang. Natürlich nicht 980 Stunden Standby, wie Samsung offiziell angibt, 35 Stunden Sprechzeit. Klappt natürlich auch nicht, aber ich muss sagen, so auf 10, 12 Stunden Sprechzeit, selbst über UMTS bin ich also im Test wirklich gekommen. Also das war schon okay, muss man wirklich sagen. Das Gerät wiegt 182 Gramm. Kommt einem erstmal schwer vor. Andererseits, so richtig schwer ist es wirklich nicht. Also so wie es fühlt sich gut an in der Hand. Ja. Vom Gewicht her. Und trotz der Größe finde ich, durch diese abgerundeten Ecken, wie man sie auch vom Samsung Galaxy S3 kennt, trotz dieser Größe liegt es eigentlich noch recht gut in der Hand. Natürlich ist kein Einhandbetrieb möglich. Ja. Es gibt natürlich die Möglichkeit, mit der Tastatur entsprechend kleiner einstellen für Einhandbetrieb, wie es beim ersten Galaxy Note auch war. Aber nichtsdestotrotz, also man sollte das Ding schon in zwei Hände nehmen, damit es auch vernünftig bedienen kann. Ganz klar. Ja, Galaxy Note 2 LTE wäre eine Kaufempfehlung wegen der LTE-Schnittstelle. Ansonsten muss ich sagen, wer sich für ein solches Gerät in der Bauform interessiert, zuschlagen, ist wirklich top. Bis auf besagte Rückseite. Wer allerdings schon ein Galaxy Note der ersten Generation hat, für den muss ich wiederum sagen, der Umstieg lohnt sich nicht unbedingt. Also ich meine, das ist ja auch nicht gerade das preiswerteste Endgerät. Klar, der Prozessor ist schneller, zum Beispiel, aber für einen Galaxy Note 1 Besitzer muss ich sagen, Samsung pflegt ja weiterhin auch das Betriebssystem vom Note erster Generation. Also insofern, da würde ich sagen, das Gerät tut's noch mal ein Jahr. Man kann natürlich noch mal gucken, was bis nächstes Jahr kommt. Aber aktuell würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, man braucht unbedingt das Neueste. Da tut's das erste Generation Note auch noch mal. Ansonsten, wie gesagt, wirklich feines Gerät, aktuelle Firmware, super schneller Prozessor, hervorragendes Display. Und also insofern, von meiner Seite für Neukunden, der jetzt nicht schon Galaxy Note erste Generation hat, absolute Kaufempfehlung. Das war's für heute von mir. Mal gucken, wann ich wieder was hab. Dann melde ich mich natürlich entsprechend wieder. Und jetzt gebe ich erstmal wieder zurück zum Rio. Herzlichen Dank, Markus, für deinen Bericht. Ich sag am so gegen Ende der Sendung in Community-Teilen noch etwas über diese LTE-Diskussion. Aber vorerst lasse ich das mal ruhen. Und komme jetzt zu dem anderen Thema von mir. Google Music in Europa. Morgen startet es, also am Dienstag, 13. November. Ein denkwürdiges Datum, ja. Der Bann ist gebrochen. Ich habe es letzte Woche ja schon mal gesagt. Es ist jetzt allerdings auch tatsächlich bestätigt. Also morgen passiert's. In welcher Form? Tja, das würde ich auch gerne wissen, ja. Aber das ist natürlich dann wieder was für die Sendung drauf. Warum ist das so ein großes, so eine große Sache? Viele von euch haben schon Google Music irgendwie glücklicherweise ergattert, als es damals in der Testphase möglich war, Einladungen zu verschicken und das dann auch mit europäischen Anschlüssen geklappt hat. Und von daher ist es für viele hier in diesem, sag ich mal, ja, ich möchte mal sagen, Technikkennerbereich, ja, eben nichts mehr Neues. Für normale, sag ich mal, Menschen, Kunden, Android-Nutzer wird das allerdings eine große Sache sein. Und gerade für die Leute, die das dann neu erfahren, wird es faszinierend werden, wenn sie dann sehen, boah, 20.000 Songs kann ich da hochladen, ne? Kann das dann streamen direkt. Ich kann dort, das weiß ich nicht, ob das gleich von Anfang an geht, ich kann dort eventuell Musik kaufen und kann die so, hab die sofort überall verfügbar, daheim am Computer, am Handy, ohne dass ich irgendwas machen muss oder runterladen muss. Das wird für viele der Einstieg in das Cloud-Streaming sein und das alles für lau. Ich meine, gut, Musik kaufen, klar, aber die 20.000 Titel hochladen und anhören auf allen Geräten für lau. Ja. Und das ist eine große Sache. Das ist eine ganz, ganz große Sache. Wenn ihr mal schaut, was momentan dieser Cloud-Speicher beispielsweise bei Amazon kostet. Ja. Die haben ja auch jetzt den Cloudflare-Dienst rechtzeitig gestartet, um Google Konkurrenz zu machen. Davon sind sie aber halt weit weg, weil eben die Preise so hoch sind. Nicht für die Musik, das ist ja relativ egal, was heißt relativ egal, aber es ist nicht so wichtig, wie eben wie viel man hochladen kann. Und das ist zum Beispiel bei der Amazon Cloud 250 importierte Songs. Da ist es mir klar, ja, kein Wunder, dass niemand die Cloud als Musikdienst nutzt, weil es gibt noch kein Angebot in Deutschland, wo vernünftig ist. Wenn man dann 25 Euro im Jahr zahlt, kann man 250.000 Songs hochladen. Das ist also vom Angebot her eigentlich sehr, sehr gut. Nur die Hemmschwelle ist eben überhaupt etwas zu zahlen für den Cloud-Dienst, für normale, sag ich mal, Normalos, für Nicht-Technik-Freaks, ist es einfach eine Riesenhemmschwelle. Ja, die sagen dann, warum soll ich denn was zahlen? Du kannst es aufs Handy machen, das ist kostenlos. Fertig, papp, So werden moderne, neue Technologien abgetan, ja, wenn es ums Geld geht. Das ist ganz klar, das wird so sein, das wird sich auch nie ändern, zumindest nicht in Europa. Und deswegen ist es ein wichtiger Schritt von Google, eben jetzt hier den Cloud-Dienst anzubieten, Google Music. Und ich bin schon sehr euphorisch, wie ihr merkt. Ja. viele Bekannte warten auch schon drauf. Ich habe die da schon ganz heiß gemacht drauf, bis die dann endlich ihre Musik hochladen können. Und wie gesagt, in Deutschland jetzt beim Start vor der USA möglich, dass ihr, wenn ihr Mainstream-Music habt, dass die gar nicht hochgeladen werden muss, sondern Google Music erkennt das und gibt euch einfach die Version im Play Store stattdessen frei. Das heißt, es wird hier gespart, den Titel hochzuladen. Wenn der Titel natürlich bei Google Play nicht vorhanden ist, dann wird er halt hochgeladen, ganz normal, wie es bisher ebenfalls der Fall war in der US-Version. Wie die Umstellung sein wird auf die deutsche Version, das ist wirklich eine fantastische Frage. Da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, auch für die Leute, die jetzt eben schon einen US-Account haben. Wie sieht das aus am 13.? Ist die Musik da noch verfügbar? Wird das gelöscht? Wie kann ich überhaupt umstellen, wenn mein Account jetzt schon freigeschaltet ist für Google Music USA? Wie ist das mit der Musikerkennung beim Hochladen? Und so weiter und so weiter. Das ist wirklich eine fantastische Sache. Und ich befürchte, dass, falls es überhaupt möglich ist, man den Google Music Account erstmal schließen muss und einen neuen deutschen Account wieder aufmachen muss. Aber ob das überhaupt so funktioniert, das kann ich nicht sagen. Und ich werde euch aber allerdings auf dem Laufenden halten. Nächste Woche werde ich das genau nochmal sagen. Weil das ist wahrscheinlich das Ding, mit der ich nächste Woche oder diese Woche jetzt beschäftigt bin, hier meine Musik da zu verwalten, ja, mit diesem neuen System. Da bin ich mir echt gespannt. Entsprechend wird dann halt auch Google Music im Market vermutlich zum Download stehen für deutsche Geräte dann. Und das ist dann erforderlich, denke ich mal, weil die Version, die bereits jetzt auf den Handys ist, möglicherweise nicht die volle Kapazität sozusagen bietet, was die Google Music App kann mit diesem Cloud Streaming, das es dann eben im Internet gibt. Dort steht bis jetzt noch available in the US only. So, okay. Schauen wir mal, wie das wird. Gut. So viel zu dem Google Music Thema. Wie gesagt, ich möchte nicht überstrapazieren, weil ich das sicherlich nächste Woche auch nochmal darüber sprechen werde. Und ich will euch ja nicht da dauernd langweilen. Ja. wir haben auch noch jede Menge News, deswegen komme ich da gleich mal dazu. Beispielsweise haben die Käufer des Nexus 7, wenn die genau geguckt haben in dem Play Store, werden die teilweise die Zornesröte ins Gesicht bekommen haben. Sie haben festgestellt, dass wenn sie eine 8 GB Version gekauft haben, jetzt zum selben Preis eine 16 GB Version gibt. Keine Panik, Google ist da scheinbar fair und bietet eben den Leuten an, die das gekauft haben, 49 Euro zurück zu erhalten. Ja, und das ist eine ganz faire Sache. Das ist nämlich innerhalb dieses diese Price Protection, die es da gibt, ja, diesen Preisschutz, um es direkt zu übersetzen. Und in dem Fall gibt es eben keine 49, sondern eben 50 Euro zurück, wenn man da meldet. Allerdings 14 Tage hat man nur Zeit, also schnell machen. Und dann könnt ihr da eurem Frust entgegengehen. Ja. Ihr habt zwar immer noch keine 16 GB Version, aber ihr habt immerhin nicht 50 Euro zu viel bezahlt. Das ist doch eine schöne Sache. Das sollten sich andere Firmen auch mal überdenken. Amazon hat es übrigens, aber in ihrem System ist mir auch schon so passiert, hab was gekauft und hab später ein bisschen was zurückbekommen, weil es eben günstiger geworden ist. Nicht schlecht. Dann bei Android 4.2, es gibt ja bis zum heutigen Datum, ja, noch nicht die offizielle Version, ja, Wobei man davon ausgehen kann, dass die Versionen, die jetzt zuletzt verteilt wurden, schon dem Final fast entsprechen. Nämlich das kommt auch erst morgen heraus mit den neuen Nexus-Geräten im Store. Dann, erst dann beginnt die Verteilung für andere Geräte, wie zum Beispiel das Nexus 7 und auch für das Galaxy Nexus und auch das Nexus S. Das kann alles noch ein bisschen dauern. Zuerst kommt das Nexus 7 dran, dann wird wahrscheinlich das Galaxy Nexus kommen, dann das Nexus S. Also gerade die Nexus S-User müssen da dann vielleicht noch ein bisschen warten. Keine Panik auf der Titanic. Und ich habe zu viel Hackers geguckt, gell? Auf jeden Fall ist das auch wieder schön, dass es ausgeliefert wird. Und einige Photosphere-Aufnahmen, die sind schon im Internet und sehen sehr beeindruckend aus. Etliche User haben das schon gemacht, auch Google User, ne? Ja, genau. Google Vice President beispielsweise Hugo Barra, der hat ein fantastisches Bild gemacht von dieser Photosphere. Und ja, das ist wirklich eine Offenbarung, wird es sein, für Leute, die viel mit dem Handy unterwegs knipsen. Da kann man richtig geniale Sachen machen. Diese Photosphere-Technologie wird übrigens auch genutzt für diese Google Street View Kameras. Da, wenn man das Bild dann quasi, ja, wenn man so will, umbiegt wieder, könnte man damit eine Rundumsicht erzeugen. So hat man natürlich dieses Bild so als normales Formatbild, das ein bisschen breiter ist eben und kann dann eben sehen. Ich hoffe, dass es nicht so wird wie mit der Panorama-Funktion, weil da war nämlich das Problem, dass die Auflösung nicht etwa vergrößert wurde, wie man sich das vorstellt, sondern verkleinert wurde. So dass wenn man da ein schöner Panoramaschwenk hat, auf einmal vielleicht nur 1400 Mal irgendwas hat. Und das kann ja mal nicht sein. Normalerweise denke ich dann, okay, das wird dann aneinandergereiht und dann habe ich dann vielleicht in der Breite eben 10.000 Mal. Ne? Leider ist das nicht der Fall. Und da hoffe ich, dass es eben in dieser Photosphere-Sache dann hier besser wird und dass dann die Auflösung auch hier erhöht wird. Ich kann das aus dem Grund halt jetzt nicht sagen, weil die Fotos, die hier hochgeladen sind, offenbar alle skaliert sind und eben nicht die Originalaufnahmen darstellen. Und deswegen ist das so nicht zu sagen. Ich klicke gerade hier mal durch auf Google Plus, wobei auch da ist ja eine Begrenzung drin von Google Plus, aber da weiß ich, wie ich das tricksen kann. Hier auf Google Plus kann man dann auch tatsächlich die Bilder so scrollen, wie ich eben gesagt habe, wie bei Street View, ja. Und es geht tatsächlich bis in den Himmel. Unfassbar. Wenn ihr also irgendwo jemand sieht, wo das Haus verpixelt habt, dann könnt ihr einfach hinfahren, dort auf der Straße ein schönes Rundumbild machen mit Panorama, oder wie das heißt, ich kann es nie aussprechen, einfügen und schon gibt es Street View auch für die armen verpixelten Gebäuden. Dürft ihr machen, ist durch das Panorama, ich weiß nicht genau, wie das heißt, auf jeden Fall die Panoramafreiheit ist da gewährleistet, ist auf eurer Seite, dürft ihr machen, sonst könnte man diese ganze Funktion in Deutschland gleich abschalten. Gut, also, sehr schön, finde ich faszinierend, schaut euch schon mal die Google Plus Seite an, klickt euch mal durch, da hat man wirklich Street View Feeling. Sehr schön, auch sogar mit herein und herauszoomen geht das. Und deswegen kann ich euch auch schon hier sagen, ist die Auflösung auf jeden Fall wesentlich höher. Ja, wesentlich höher. Man kann es hier als Einzelbild sehen. Jetzt hole ich mir das Bild so ran. Gehen wir auf die volle Auflösung. Schauen wir mal an, was für eine Auflösung das hat. Also das Bild ist jetzt 1228 mal 613. Das kann aber eigentlich so nicht sein, weil nämlich in der Rundumsicht das Bild deutlich bessere Auflösung hat. Ja. Okay, da scheint es dann noch Probleme zu geben oder Unterschiede zu geben, ob man sich das eben jetzt als Rundumsicht anschaut oder eben als einzelnes Bild. Gut, morgen wissen wir mehr. Ja, da gibt es bestimmt jede Menge Berichte im Internet darüber. Dann werden wir weitersehen. Music und Movies, nur ganz kurz, wird es auch am 13. November für Europa geben über das Google TV. Das war nämlich bisher nicht möglich. Trotzdem, dass ja schon bei Android das Movies auch in Deutschland zu erreichen ist, ab morgen dann auch, oder schätzungsweise ab morgen, es könnte auch noch ein paar Tage länger dauern, ein festes Datum gibt es da jetzt nicht. Ich schätze, morgens wird es eingeführt werden. Und dann kann man auch über sein Google TV, falls es irgendjemand hat, nun auch Movies ansehen und dann natürlich auch Google Music benutzen. Sehr schön. Ja, James Bond, ich war im Kino, war sehr enttäuscht, dass der Range Rover Evoque nur tatsächlich für einen Bruchteil einer Sekunde links zu sehen war, als Bond in das neue Hauptquartier eingefahren ist, dort im Fuhrpark. Also Schande, die haben tatsächlich die Szene mit den Range Rover Evokes, die dort als selbstfahrendes Auto dargestellt werden sollen, rausgeschnitten. Dafür ist natürlich der Bond-Film für mich gestorben. Daniel Craig ist auch dabei, noch schlimmer, okay. Aber immerhin etwas war noch gut, nämlich das Sony Xperia T, das ja gezeigt wurde hier im James Bond Film, anders, da kann man das ja schon gar nicht mehr sagen, ne? Wurde also herzhaft präsentiert, das neue Bond Phone, und so vom Design her kommt es auch schon schön hin, ja. Dann gibt's auch jetzt für die Leute, die so ein Skyfall Xperia T haben, auch das entsprechende Theme dafür. Möglicherweise können auch andere Leute das benutzen mit Sony-Handys. Auf XDA gibt es dieses Theme zum Runterladen und damit kann man dann sein Xperia T halt auch mit den entsprechenden Bond-Applikationen ausstatten. Und Applikationen bitte nicht so wörtlich nehmen, also keine Apps, sondern eben Applikationen in Form von optischen Applikationen auf seinem Handy. Nun gut, ich habe das auch nicht auf meinem Nexus S drauf, ist ja auch kein Bond-Handy, ja, also ich habe stattdessen wieder ein hübsches Anime-Girl drauf, aber egal, das ist für was anderes. Als Spiel gibt's, ich habe jetzt etliche Spiele diese Woche hier in den News, ich hoffe, das ist euch nicht schon zu viel Spiele, aber das ist diese Woche richtig eingeschlagen. The Hobbit ist jetzt verfügbar. The Hobbit Kingdoms of Middle-Earth ist für Android jetzt verfügbar und ja, rechtzeitig zum Hype des der dreiteiligen Hobbit-Verfilmung. Ich weiß nicht, wie man aus einem kleinen Kinderbuch einen Dreiteiler machen kann, wenn man schon aus dem großen Herr der Ringe drei Teile hatte. Aber okay, das weiß wohl nur Peter Jackson und die Firmen, die Kohle damit abzocken wollen mit dem Film. Dennoch, das Spiel ist davon unbeeindruckt gut. Ja. Allerdings hat es ein paar Exemplare drin, weil wir eben gerade schon von Abzocken gesprochen haben. Man kann einige Sachen, auch wenn das Spiel nur kostenlos zu bekommen ist, kriegt man einige Sachen nur, wenn man Sachen mit echtem Geld kauft. Es gibt also hier im Spiel, ja, kein Ingame-System, das ermöglicht, alle Items irgendwie zu bekommen, zum Beispiel durch längere Spielen, wie es bei den meisten Free-to-Play-Games, beispielsweise Runes of Magic, üblich ist, ja, sondern man muss wirklich tatsächlich Geld ausgeben dafür, wenn man dann weiterkommen will. Ob das jetzt gut ist oder unfair, das überlasse ich jedem selbst, das zu entscheiden. Das Spiel selbst ist jedenfalls gut. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass es was kostet und dafür eben man keine weiteren Items im Spiel kaufen muss. Das kann nämlich ruckzuck teurer werden. Und ja, aber ansonsten, für wer so Aufbau, Strategiespiele und so liebt, der wird damit mit Rollenspielfaktor, mit einem riesen Rollenspielfaktor, der wird da bestimmt seine Freude dran finden. Humble Bundle, die bieten schon wieder ein neues an, das Humble Bundle 4. Und momentan sind 6 Spiele drin, 5 kriegt man sowieso, ein 6. Machinarium, das gibt's nur, wenn man mehr als der Durchschnitt gibt für das Spiel oder für diese Spiele. Wie ihr vielleicht wisst, von anderen Humble Bundles kann man hier so viel bezahlen, so viel geben für die Spiele, wie ihr wollt. Ihr könnt also 1 Euro zahlen oder 1 Dollar zahlen oder ihr könnt 100 Dollar oder 1000 Dollar zahlen. Und ich weiß nicht, wo immer diese Dinger herkommen, diese Summen, diese Zahl. Da hat zum Beispiel ein Ad-Rap Bootstrap hat 1000 Dollar bezahlt dafür, für das Spiel oder für die Spiele. Psychic Tease 500 Dollar. Ich meine, gut, danke, diese Leute, die unterstützen die Community, die im Durchschnitt dann eben doch für 2-3 Euro kaufen, ja, oder weniger sogar. Fair oder nicht fair, ich meine, das Paket wird so angeboten, jeder kann so viel bezahlen dafür, wie er will. Die Spiele, okay, ich habe das Gefühl, das Humble Bundle hat etwas nachgelassen. Also Euphloria ist zwar ein recht interessantes Spielkonzept, aber überzeugt mich nicht auf dem Handy, genau wie das Plies, so Art Live-Clone, der halt etwas komplizierter ist, ja, wenn man das so will. Aber im Prinzip her, naja, interessant sieht Waking Mars aus. Das ist dann schon eher was, wo ich sage, okay, dafür würde ich auch so Geld ausgeben, wenn es nicht im Humble Bundle drin wäre. Ja. Machinarium, gut, das ist ein bisschen außen vor, weil es ja erst gibt, wenn man mehr als den Durchschnitt zahlt. Das ist von der Grafik her sehr gut. Cryon Physics Deluxe, also das ist so, man kann es vergleichen mit Space Physics, das Spiel, das kostenlos erhältlich ist. Da muss man eben Geometrie, Formen etc. zeichnen, um dann eben bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Und das Ganze sieht halt aus wie so mit Wachsmalstiften. Die Grafik ist eigenwillig. Da, ja, muss man sich dran gewöhnen. Auch dran gewöhnen muss man sich hier bei Super Brothers Sword and Sorcery EP. Hier ist die Android-Version auch als Beta gekennzeichnet. Die Grafik ist schon sehr, sehr interessant. Was da zu sehen ist, das ist mehr so, ich weiß nicht, so eine Mischung zwischen moderner Grafik und 8-Bit-Retro-Grafik, wenn man so will. Es ist schwer zu beschreiben, am besten schaut ihr euch mal das Video an auf Humble Bundle. Das könnte allerdings der interessanteste Titel sein im Humble Bundle diesmal. Diese Spiele laufen auf macOS, auf Android, Windows und auf Linux tatsächlich, ja. Also habt ihr für alle vier Systeme kriegt ihr die Versionen quasi ohne dass ihr nochmal zahlen müsst. Dafür kriegt ihr für alle Computer, für alle Versionen den Zugang. Breathtaking Soundtracks heißt sie nebendran und das ist auch etwas, was ich bei dem letzten Humble Bundle sehr gut fand. Der Soundtrack gibt's dazu. Ja. Und das ist auch eine schöne Geschichte. Also wenn ihr euch die Musik dann gefällt von dem Spiel, habt ihr es ja auch gleich als hochwertiges Audio-File zum Anhören konvertieren auf euer Handy dann. Vor 2 Sendungen habe ich was gesagt, dass ein Analyst gesagt hat, oder was heißt Analyst, eine renommierte Firma, die sich um solche Sachen kümmert, nicht nur ein einziger, hat gesagt, dass möglicherweise in ein paar Jahren das Android auch Windows verdrängen wird. Und einige ungläubige Kommentare haben natürlich auch hier im Uncast zu Recht die Frage aufgeworfen, wie kann denn ein mobiles System, ein Desktop-System verdrängen? Das geht ja gar nicht, das muss man getrennt sehen. Im Prinzip zwar richtig, was damit gemeint ist, und das stellt hier jetzt Mary Mika von Internet Trends Report klar, auf Bloomberg oder beim Bloomberg Event in San Francisco wurde es also klargestellt, dass schon erwartet wird, dass Ende 2013 bereits Android mehr als 90 Millionen Geräte ausgeliefert hat pro Quartal. Pro Quartal. Ja. Und das heißt auch, dass mehr iOS-Geräte ausgeliefert werden nächstes Jahr. zusammengezählt, ja, kommen dann eben mehr Nutzer, die ein mobiles OS benutzen, zusammen als Leute, die ein Desktop-OS benutzen. Und das heißt, dass im Prinzip man sagen kann, die OS-Schlacht, wenn man alles zusammennimmt, ist dann für die mobile Geräte auf jeden Fall schon entschieden und Android hat dann den größten Anteil daran und entsprechend, ja, als Einzelsystem dann vielleicht noch nicht vor den Desktop-Systemen, aber insgesamt Mobile OSs werden dann eben die Desktop-OSs verdrängt haben. Und hier sieht man auch ganz klar, wohin es dann geht. Ja, 6 Milliarden mobile Benutzer, ja, sollen bis Ende 2012 hier ihre Geräte malträtieren. Und Android hat schon Windows übertrumpft in Einheiten, die pro Quartal gekauft werden. Also das heißt, es werden bereits jetzt mehr Android OS-Geräte verkauft, als Windows OS verkauft wird. Ja, und das ist, wenn man das dann so sieht, so TechCrunch hat dann eben, die haben dann eben die mobile OS-Versionen Ende 2013 dann Desktop-Version und Windows verdrängt. Bumm. So sieht man das. Nexus 4 ist übrigens nur im Play Store so günstig. Horrende Preise wurden gemeldet in ganz Europa, auch in Deutschland, wenn man das Handy nicht bei Google direkt kauft, sondern in beispielsweise in Handyläden. Deswegen meine klare Empfehlung, holt euch das Gerät im Play Store direkt. Warum sollte man das woanders kaufen? Zumal teilweise die Unterschiede 200 Euro und mehr sein können, wenn ihr es im Geschäft kauft. Das ist ja der absolute Witz. Also wenn ihr das Handy vertragsfrei kaufen wollt, dann würde ich euch dringend empfehlen, das Ganze einfach im Play Store zu kaufen. Und dann hat sich die Sache. In den USA sind die Preise total aus dem Ruder gelaufen. Warum, weiß niemand. LG hält sich bedeckt. Jetzt werden die Spekulationen laut, ob hier Google vielleicht das in seinem Store subventioniert. Das bedeutet also nicht, dass ihr da einen Vertrag abschließt, sondern ob da Google nicht hingeht und sagt, okay, da gibt's das Gerät, bei uns gibt's billiger, wir zahlen quasi LG den Rest oder so, ja, wie auch immer. Ich halte das zwar für unwahrscheinlich, aber wie auch immer, ist wurscht, ja. Spielt keine Rolle. Warum sollte mich das interessieren, ob Google jetzt 200 Euro für mich mehr zahlt an LG oder so, ja. Hauptsache ich zahle 200 Euro weniger, ist ja wohl klar, dass hier dann die Empfehlung steht, das im Play Store zu kaufen. Warum sollte man, wie gesagt, das woanders da kaufen? Der Play Store hat sich jetzt hier zum Beispiel mit dem Nexus 7 als sehr, sehr kundenfreundlich erwiesen. Wie gesagt, durch das Rückgeben von dem Geld nachträglich, wenn man das Nexus 7 mit 8 GB kauft hat, das ist schon ziemlich kundenfreundlich, würde ich sagen. Von daher habe ich auch kein Problem damit und zu denken, die Kulanz wäre hier im Play Store irgendwie geringer als in den normalen Geschäften. Meine Erfahrung ist da eher umgekehrt, dank Fernabsatzgesetz. So manch einer stellt sich im Laden mal quer und da könnt ihr nicht viel machen, ja, weil es da nämlich kein Fernabsatzgesetz gibt. Aber hier, wenn ihr das Gerät ankommt und euch gefällt es dann wirklich nicht, dann könnt ihr es auch wieder zurückschicken. Ja, das ist euch gesetzlich garantiert. Also daher eigentlich keine große Sache. Ja. Service, wenn was dran ist, einschicken, fertig. Was anders machen die Leute im Geschäft auch nicht, außer dass ihr nochmal zum in den Laden müsst, euch mit dem Verkäufer rumärgern und rumschlagen müsst, der vielleicht euch weismachen will, ihr habt gar keine Garantie da drauf und basta. Hier schickt es dann einfach an die vorgegebene Adresse ein und fertig. Ja. Ende Gelände. Was soll's? The new life ist das, ja. The new way of buying products. So ganz klar. Also wenn die Einzelhändler meinen, sie können hier fett Sachen drauf schlagen, das sag ich mal kurz Gelächter, ja. Es kommt mir schon vor wie bei den Nintendo Wii Aufladekarten, die auf einmal in den Geschäften 5 Euro teurer waren, einfach die Währung, die Nintendo-Währung, einfach verteuert haben. Das ist fast Inflation, was da abgegangen ist. Und ja, dann ist natürlich klar gewesen, dass man sich die Sachen direkt bei Nintendo bestellt, ja, über die Wii-Konsole und fertig. Ja. Ist ja wohl lachhaft. Und genauso Play Store auch. Play Store Nexus 4, 299 Euro nochmal, um euch das in Erinnerung zu rufen, wie genial das Angebot ist. Nexus 4, 299 Euro mit 8 GB, 349 Euro mit 16 GB. Halleluja. und noch was, ganz still und heimlich, ja, ist eine neue App verfügbar geworden von RapidShare. RapidShare hat jetzt eine offizielle App, um hier den Dienst zu nutzen. Damit steht euch RapidShare als Cloud-Dienst voll zur Verfügung. RapidShare Pro kann für 9,90 Euro benutzt werden im Monat. Dann habt ihr unbegrenzt Speicherplatz, unbegrenzt Traffic für eure Dateien. Es gibt ab dem 27. gibt es eine Traffic-Einschränkung. Aber das gilt nur für Leute, die auf euren auf eure Dateien zugreifen. Ihr könnt so oft und so lange zugreifen auf eure Dateien, wie ihr möchtet. Mit integriert ist auch ein Musikplayer, wobei wir hier wieder bei Konkurrenz zu Google Music sind. Ja, da könnt ihr hier auch eure Musik direkt über RapidShare quasi abspielen. Genau dasselbe gilt auch für Bilder, die ihr auch direkt aufnehmen könnt dort, ja, und abspeichern könnt und eben auch direkt angucken könnt. Also im Prinzip ist es das, was ich schon ja relativ lange gesucht habe, ein Cloud-Dienst, der mir unbegrenzt Speicher bietet und das Ganze für 9,90 Euro im Monat. Ha, das ist ja fast so gut, um wahr zu sein. Ja. Die Oberfläche selbst ist jetzt auch im Web nicht ganz so komfortabel. Hier im in der Android-Applikation, also auf jeden Fall mal nicht schlecht. Ja, ist schon okay. Man kann hier Bookmarks anlegen, um zum Beispiel auf Ordner schnell zugreifen zu können, wenn man viele Ordner hat. Eben wie gesagt, mit Instant Media kann man da direkt Zugriff auf Mediadateien bekommen. Und ein File-Manager mit den Grundfunktionen ist auch mit drin. Ist eigentlich ganz gut. Was mich wundert ist, dass es hier auch im Store viel negative Sachen hier bekommen hat. Also viele 1 Sterne. Ich verstehe das gar nicht. Wahrscheinlich sind die Leute hier angesäuert, weil man dafür einen RapidShare Pro Dienst braucht. Also ich kann mir das anders gar nicht vorstellen. Ja. Und naja, okay, was soll's. Am besten mal selbst ausprobieren. 19 positive, 18 negative Bewertungen, zwischendrin halt auch noch ein paar. 3.1 ist die durchschnittliche Wertung, aber ehrlich gesagt, so viel kann man auf diese Wertungen auch nicht bekommen. Wie gesagt, wenn da jemand keinen Pro-Zugang hat und möchte da rein und jetzt auf einmal boop, geht's nicht, ja. Zum Beispiel schreibt Jana, can't register, sucks, und 1 Stern. Ah, da müsste doch gleich rausgeworfen werden hier. Das muss ich gleich mal Spam markieren, so. Es ist ja unfassbar. Und, bildet euch am besten mal eure eigene Meinung darüber. Und dann seht ihr ja, was da auf euch zukommt. Allerdings, wie gesagt, ihr braucht ein Pro-Account, ja. Ja. Für Free-User gibt's auch eine RapidShare-App, die kostet allerdings 2,99 Euro. Ha, jetzt ist mir klar, warum die Leute so angepisst sind. Die wollten eben einen Zugang haben, kostenlos, aber da müssten sie 2,99 Euro zahlen für die App. Und dann sind sie angesäuert, weil es eben für Pro-User die App kostenlos gibt. Also, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ja, das bestätigt meine Vermutung hier. Dann noch was Wunderbares passiert die Woche. Angry Birds Star Wars ist verfügbar mit allen Original-Designs und Sounds vor allem. Super genial, ja, die Soundeffekte, ganz toll. Spielprinzip bleibt gleich, aber es gibt jede Menge neue Sachen. Egal ob mit Lichtschwerter oder mit der Macht, kann man jetzt die Hindernisse auch beseitigen. Man muss beides sehr, sehr gut einsetzen. Es gibt auch noch einen schießwütigen Han Solo natürlich, den man wegschießen kann und tippt dann in die Richtung, in der er schießen soll, was er dann auch ohne Wenn und Aber macht. Entsprechend muss man dann eben die Schusslinien berechnen, sozusagen, wie er dann fällt, wohin er dann schießt und eben die Kettenreaktionen, die dadurch ausgelöst werden, ist gar nicht so einfach in den höheren Levels, muss man schon sagen. Aber insgesamt ist es natürlich ja genau die Herausforderung, die man eben bei Angry Birds sucht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass mich nochmal ein Angry Birds Titel hinterm Ofen hervorlockt, aber ja, Star Wars und Angry Birds und das Ganze auch noch als kostenlose Version, ja, das, da konnte es mich natürlich nicht mehr halten, ja, von einem kostenlos abgesehen, ich hätte dafür auch was gezahlt, ja, aber ich hab's mal verlinkt, ich kann es nur jedem empfehlen, der das Spiel im Prinzip auch nur im Anflug mag bei Angry Birds, also gar nicht schlecht, das soll ich mal merken, ne, spielt es mal durch. Ich warte schon, ich habe noch nicht die Prinzessin Leia in Aktion gesehen, aber ich sehe hier als spielbare Figur wird es auch noch Chewbacca und Prinzessin Leia geben. Yep. Genau. C3PO, R2D2 habe ich schon gut eingesetzt, nicht schlecht. R2D2 mit seinen Energiestrahlen, die er da von sich gibt. Kriegt man ja richtig Angst vor dem Kleinen. Auch dann der rasende Falke konnte ich schon einsetzen, der ebenfalls dann, wie man naja, sagt, Bombardierung macht. Ja, dann erscheint er auf einmal und schießt gnadenlos alles weg. Hat allerdings auch nur begrenzten Einsatz. Da sind wir wieder bei dem Kaufen von Items. Zum Beispiel, wenn man den rasenden Falken öfters einsetzen will, dann kann man den auch kaufen in verschiedenen Stärken gegen echtes Geld in-game und dann könnt ihr halt leichter Levels lösen etc. Also ihr habt es dann einfacher, wenn ihr viel Geld ausgibt. Aber es ist trotzdem hier nicht so, dass ihr die Levels nicht lösen könnt, wenn ihr kein Geld ausgibt. Also das ist auf jeden Fall gewährleistet und das halte ich dann auch hoch an. Das rechne ich dann auch hoch an hier den Entwicklern. Und es funktioniert auf dem Galaxy Tab P1000 wunderbar. Nexus S sowieso. Also die Anforderungen an System sind nicht allzu hoch, dürfte auf fast allen Geräten laufen, die nicht älter als 2 Jahre sind. Und ja, was will man mehr? Sehr schön. NFL Pro 2013, ein weiteres Spiel von Electronic Arts, wollte ich mal erwähnen, weil die NFL-Saison 2013 ist jetzt schon wieder eine Zeit lang an. Ich bin irgendwie nicht dazu gekommen, ich glaube Woche 10 oder so sind sie mittlerweile. Dennoch NFL Pro 2013 sehr schön gemacht. Ganz komisch ist allerdings jetzt, dass die Spielernamen nicht mehr stimmen. Offenbar hat da EA keine Lizenz mehr bekommen oder die Spieler oder die haben Angst, dass die Spieler alle einzeln jetzt Forderungen stellen. Da gab es ja, glaube ich, auch ein Urteil. Und deswegen leider nicht mehr mit den originalen Namen. Man kann aber die Namen alle ableiten. Ja. Also keine Panik, dann wird eben aus dem Röttlisberger ein Königsberger oder sowas, ja, in der Richtung. Aber mal von den Namen abgesehen, was schon nervig sein kann, entspricht das Spiel weitestgehend dem NFL Pro 2012 von letztem Jahr, das ich ja auch schon vorgestellt habe, damals als App der Woche. Aber ein paar kleine Verbesserungen hat es gegeben. Die Menüs sind überarbeitet worden auch. Das Spiel selbst, wie gesagt, ist in etwa gleich geblieben. Außer, und das kann man als Vorteil oder Nachteil sehen, die Ansicht, wenn man als Quarterback spielt, sieht man quasi die In-Helm-Ansicht. Also quasi, als ob man selbst der Quarterback ist, was natürlich kolossal die Übersichtlichkeit verringert. Ja. Also mich nervt das unendlich, dass ich keine normale Ansicht habe, wie eben das normal im Spiel der Fall ist, sondern nur aus der Perspektive des Quarterbacks. Falls man das umstellen kann, ich habe noch keine Funktion gefunden, die das ermöglicht, Leider, leider. Aber ansonsten ist NFL Pro 2013 auf jeden Fall eine Empfehlung wert. App der Woche wurde es nicht, aber trotzdem. So, jetzt ganz schnell. Letzte Woche habe ich keine Zeit mehr gehabt, für die Mail vom Alexander vorzulesen. Der Alexander hat nämlich geschrieben, was zum Nexus 4 und wegen der Lautstärke am Smartphone. Also zunächst mal hat er geschrieben, meine Gefühle zum Nexus S sind stark gemischt. Die technischen Daten, das Aussehen und der Preis sprechen zwar für sich, was mir aber fehlt, ist ein auswechselbarer Akku sowie ein Micro-SD-Kartenslot. Im Moment habe ich meinen Galaxy S2 immer einen zweiten Akku dabei, um sicher über einen Tag oder auch mal 1,5 Tage zu kommen. Und dies hätte ich auch gern weiterhin. Des Weiteren habe ich inklusive Speicherkarte 80 GB Speicherplatz zur Verfügung, was eine breite Musikvielfalt ermöglicht und genügend Platz für Spiele, Apps, Filme und Backups bietet. Da wären 60 GB schon ein deutlicher Rückschritt. Du hast mal gesagt, physikalischer Speicher sei nicht mehr so wichtig im Zeitalter. Klar, darin sehe ich aber zwei Probleme. Erstens, der begrenzte Traffic bei vielen Verträgen. Ich habe zum Beispiel nur 300 MB bis zur Drosselung. Und zweitens, Funklöcher, in denen die Verbindung zu schlecht ist, um beispielsweise Musik über Google Music zu hören. Vielleicht kannst du mich ja vom Gegenteil überzeugen, da mich das Nexus 4 ansonsten schon sehr reizen würde. Wie schätzt du die Chancen ein, dass noch eine 32 GB Version kommen könnte, wie beim Nexus 7? Also, folgendes, zunächst mal gut, das mit dem SD-Kartenslot, der fehlt, und dem auswechselbaren Akku ist schon nervig. Vor allem der auswechselbare Akku, da gibt's nur unbefriedigende Lösungen dafür. Ich habe zum Beispiel einen externen Akku, den man dann einstöpseln kann. Den muss man dann aber halt auch wieder mit sich rumschleppen. Aber insgesamt ist es schon richtig, ein auswechselbarer Akku wäre schon gut. Allerdings lässt sich das eben mit vielen modernen Designs nicht mehr vereinbaren. Der Akku kann so viel flacher verbaut werden und an Stellen, die eben vorher designmäßig gar nicht möglich gewesen wäre. Es ist eben nun mal ein Trend, ja, dass eben hier die Akkus mittlerweile und auch diesen fehlenden SD-Kartenslot so verbaut werden. Weiß nicht genau, was beim SD-Kartenslot eben das Problem ist, vielleicht, dass die Leute nicht verwirrt werden, weil ich könnte jetzt eine ewig lange Geschichte erzählen über das Galaxy Tab und meine externe SD-Karte, die ich einfach nicht nutzen kann für Apps, obwohl eine App to SD installieren kann, weil es eben vom Betriebssystem her da Schwierigkeiten gibt. Ja. Wie gesagt, wäre jetzt zu ausführlich, da drum zu gehen. Einfach, denke ich, um die Verwirrung bei den Nutzern nicht komplett zu machen. Außerdem muss man bedenken, dass viele moderne Android-Handys, wie auch zum Beispiel das Galaxy Nexus, alles als eine Partition anlegen. Das bedeutet, man hat auch keine Limitierung mehr mit App-Speicher und so weiter. Das geht aber halt nur, wenn der Speicher nicht irgendwie rausgenommen werden kann, weil ansonsten wären Abstürze vorprogrammiert. Ne? Das ist möglicherweise eine Erklärung dafür. Dann zur Cloud. Ja, 300 MB ist ein bisschen weniger. Vielleicht würde ich mich da an deiner Stelle mal auf einen anderen Tarif umschwenken. Mittlerweile gibt es Prepaid-Tarife, die für 14,99 im Monat 5 GB Volumen mit drin haben. Also 300 Megabyte, wenn du da nicht einen super günstigen Tarif hast, ist das eine Frechheit. Ja, ganz einfach. mit den Funklöchern, klar. Google Music geht aber ein anderer Weg. Google Music puffert die Musik dann, wenn du eben Empfang hast. Das bedeutet, du hast jetzt Empfang, du wählst ein Lied aus. Das Lied wird auf jeden Fall zu Ende gespielt, ja, weil das puffert im Hintergrund weiter. Und selbst wenn du dich dann in ein Gebiet bewegst, wo du keinen Empfang hast, wird die Musik einfach weiterlaufen, sofern eben nicht wieder ein neues Lied angespielt wird. Aber wie gesagt, die Funklöcher, sie werden immer rarer, die Funklöcher. Was auch zu empfehlen ist zum Beispiel, du kannst auch Playlisten anstellen. Ja, die kannst du sogar am Computer komfortabel erstellen bei Google Music. Das wirst du dann morgen auch sehen, falls du Google Music noch nicht hast. Und diese Playlist einfach dann als offline markieren in Google Music und das am besten daheim am WLAN, dann lädt er nämlich die komplette Musik, die du markiert hast, runter auf das Handy, ja, und quasi ohne, dass du das ohne dass du dann die gesamte Musiksammlung dabei hast, ja, du kannst dann zum Beispiel sagen, okay, heute habe ich mal Lust, ach, für die Playlist, die ist cool, zack, die lade ich mir jetzt mal runter, damit ich auch ganz sicher bin, dass, wenn ich hier im Funkloch bin, damit ich da Musik hören kann. Wenn du dann das den Offline-Marker wegmachst, bleibt die so lange auf der Karte, bis Google Music wieder Platz braucht. Also es ist schon ein relativ durchdachtes System und ja, ich denke auch, dass hier die Firmen definitiv in Richtung diesen Cloud-Dienst gehen. Alles deutet darauf hin, es wird immer weniger oder der Speicher in den Handys wird immer weniger wichtig werden. Das zeigt Google ganz deutlich, dass sie zum Beispiel jetzt eine 8 GB Version vom Galaxy Nexus 4 Nexus 4 rausbringen, ja. Da wird keine große Priorität mehr zugeordnet. Da geht Google einfach davon aus, dass die Medien nicht mehr auf dem Handy liegen, dass man die Fotos auf Picasa hat und die die Musik in Google Music, ja, und dann hat man, sagen wir mal, 6 GB mindestens für Apps. Ja. Das ist ein Kritikpunkt, klar. Die Apps brauchen immer mehr Speicher. Es gibt jetzt schon viele Apps, die weit über 1 GB brauchen. Ja. Total wahnsinnig, wie ich finde. Ja. Aber gut, so ist es nun mal. Und dann wird halt ein Handy mit wenig Speicher, wird es da schnell knapp werden. Ja, trotzdem, dass man seine Musik und alles in der Cloud hat. Aber so wegen der Musik und wegen Bilder etc. und Daten, da geht einfach der Trend eben zur Cloud. Und ich würde es einfach mal in der Praxis funktionieren, ich würde es in der Praxis mal ausprobieren, dann wirst du sehen, das funktioniert besser, als du denkst. Also ich habe hier absolut keine Probleme bei mir. Ich mache das jetzt schon etliche Zeit mit dem Google Music und konnte mich eigentlich noch nie beschweren. Es ist noch nie vorgekommen, dass ich irgendwo unterwegs war und auf einmal kam keine Musik mehr aus meinem Handy. Das ist mir noch nie passiert, weil eben diese Pufferfunktion recht gut ist, dass das eben die Musik lädt, wenn es kann. Und abspielt, wenn es nicht mehr kann. Ja, mit der Medienlautstärke am Smartphone über das Maximum hinaus, da gibt es mehrere Dinge. Erstmal gibt es ja die EU-Richtlinie, die das schlicht und einfach dem Hersteller verbietet, eine zu große Lautstärke bereitzustellen. Ja. Das Problem, wenn man das per Software macht, wie zum Beispiel auf dem Desktop gibt es VLC, wo man dann zum Beispiel auf 150% stellen kann, ist, dass es nur bis zu einem gewissen Grad lauter wirkt, die Musik. Ja. Ich sag nämlich lauter wirkt, weil es eben so ist, dass nur die leisen Geräusche einfach hochgedrückt werden. Wenn es dann Spitzen gibt, dann gibt es ein Knacken, also eine Übersteuerung. Und das wird eben auch beim Handy der Fall sein, wenn du jetzt über den Bluetooth-Lautsprecher gehst und mit Tricks, ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Ja, ich sag's nur schon mal vorneweg. Wenn du dann mit einer Software per Trick die Lautstärke erhöhst, dann wird es passieren, dass eben ein Knacken, ein Ziehen, ein Zerren kommt, ein Übersteuern. Das lässt sich dann eben nicht mehr vermeiden. Ja, und dass die auf deinem S2 nicht funktionieren, da würde ich mir keine großen Gedanken machen. Die Qualität von der Soundausgabe ist einfach grauselig. Ja, einfach grauselig. Okay, damit sind hoffentlich die Fragen beantwortet. Leider die zweite nicht, war das wahrscheinlich nicht ganz das, was du hören wolltest. Aber ja, ist nun mal so. Dann gab es hier noch auf Google Plus eine heftige LTE-Diskussion. Markus ist ja der LTE-Verfechter und ich habe es jetzt schon fast wieder vergessen, was er vorhin gesagt hat in seinem Beitrag. Es ist halt so, dass LTE eben, du hast gesagt, für die Technik-Freaks, ja, für die ist das jetzt nicht so schlimm und so, aber ich würde gerade sagen, umgekehrt, für die normalen Leute, die haben keinen Bedarf für LTE. Die Technik-Freaks haben den Bedarf für LTE, aber eben nicht die normalen Leute im Moment. Unter Umständen werden die das kaum merken, die benutzen einfach das Handy. UMTS bietet eine ausreichende Geschwindigkeit und deswegen ist auch der Vergleich, finde ich, mit GPS und UMTS nicht ganz passend, weil eben der Sprung von GPRS auf UMTS war sehr groß. Das hat im Prinzip das mobile Internet erst möglich gemacht. Aber der Sprung von UMTS auf LTE, das ist so zu vergleichen wie von DVD auf Blu-ray. Ja, während GPRS auf UMTS war mehr so von Videokassette auf DVD. Die Vorteile und die Geschwindigkeit, beziehungsweise die Vorteile und die Bildqualität bei der DVD gegenüber der Videokassette waren eindeutig besser. Aber die Qualität, der Unterschied zwischen DVD und Blu-ray, das ist dann eben wieder nur für die, Filmfans, ja, die hier total vernarrt sind in jeden Pixel, ja, die sie sehen können und verliebt sind in die Filme und alles sammeln überhaupt, ja. Otto Normalbenutzer, der guckt sich das teilweise an und da kann auch nicht mal den Unterschied zwischen der DVD und der Blu-ray sehen. Das ist nicht böse gemeint, das ist Realität. Und warum auch? Ich achte da noch nicht mehr drauf. Ja, seit meine PS3 kaputt ist, habe ich die 5 Blu-rays auch nicht mehr können anrühren. Ich habe zum Beispiel auch nur DVDs hier. Warum? Nicht, weil ich die Technik nicht jetzt ablehne. Im Gegenteil, ich wäre auf die HD-DVD umgeschaltet, aber das ist wieder ein anderes, das ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Aber die Blu-ray bietet mir einfach nicht genug, um meine komplette Sammlung da umzustellen. Sehe ich nicht ein. Da warte ich lieber auf das nächste Medium, das dann unter Umständen noch besser wird. Und das Medium wird wahrscheinlich Cloud Storage heißen, beziehungsweise Streaming-Dienste. Ja. Die sind zwar jetzt noch in den Kinderschuhen, aber die werden physikalischen Medien eben ablösen. Ebenso, da will ich jetzt aber keine Diskussion darüber anfangen. Ebenso ist es jetzt halt auch wieder UMTS und LTE. Natürlich ist LTE besser, ja, ist schneller, klar. Aber in der Praxis reicht die UMTS-Geschwindigkeit für die meisten Leute aus. Zumal eben, wenn man UMTS richtig ausnutzen würde von den Firmen, wäre da auch schon jede Menge Geschwindigkeit mehr möglich als die 7,2 Megabit Sekunde. Ja, viel mehr. Aber die LTE-Tarife, die sind auch noch, naja, gut, okay. Reden wir mal nicht davon. Dann haben wir auch nicht das Problem mit, was auch der Alexander erwähnt hat, mit den Begrenzungen vom Traffic. Ja, ist ja schön, wenn du 50 Megabit Sekunde hast, ja. Aber das tut nichts zur Sache, dass du dann eben doch nur vielleicht 500 Megabyte oder 1 Gigabyte Kapazität hast. Komischerweise passen die das nämlich nicht an. Und es ist einfach ein Witz, so schnelles Internet zu haben, aber keinen Traffic-Freiraum. Ja, dann wirst du mal gucken, wenn du dann deinen Freiraum verbraten hast und LTE ist weg und du hast dann nur noch GPS, das war's dann, ja. Nee, also da muss noch viel gemacht werden, bevor LTE wirklich nützlich ist, sage ich mal, in der Praxis. Und du sagst immer wegen dem Land, ja, da werden die Anbieter, wurden ja dazu gezwungen, zuerst im Land auszubauen, auf dem Land auszubauen, LTE, bevor sie in die Städte dürfen, ja. Natürlich machen die das jetzt auch. Nur, ich sag mal, eine gewisse Anzahl oder der Gros der Benutzer wohnt eben nun mal in Städten und nicht auf dem Land, ja. Und diese Leute haben eine exzellente UMTS-Versorgung. Und wie gesagt, auch im Pfälzerwald habe ich eine gute UMTS-Versorgung. Ja, natürlich zwar nicht flächendeckend im Pfälzerwald, aber ja, oder im Schwarzwald gibt's auch eine super Abdeckung, ja, bis auf ein paar Stellen. Also ich stehe an der Hornisgrinde, habe Vollausschlag beim 3G, ja, Empfang, kein Problem. Ja, würde mich mal interessieren, wie da der LTE-Empfang aussieht. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sehe ich da momentan eben keinen Bedarf für LTE und deswegen ist das bei mir, zumindest bei mir persönlich, kann ja immer nur von mir ausgehen, noch nicht mal etwas, was ich in den Spezifikationen überhaupt wahrnehme. Ob da LTE mit drin ist oder nicht, das spielt absolut keine Rolle. Das sind andere Sachen viel, viel wichtiger. Beispielsweise die Auflösung vom Bildschirm oder die Batterielaufzeit. Ja, und da gibt's ja auch bei LTE nicht ganz wenige Probleme mit der Akkulaufzeit. So, jetzt aber schnell zur App der Woche bei mir. Ghostbusters Paranormal Blast. Jawohl. Eigentlich müsste ich nur sagen, das ist ein Ghostbusters-Spiel. Das reicht doch für App der Woche, oder? Absolut. Aber trotzdem sage ich euch, dass es noch ein bisschen was Besonderes ist. Ihr könnt nämlich hier Ghostbusters spielen, naja, in eurer Umgebung. Spielt's in eurer Stadt oder geht in ein Hotel und spielt's auf dem Hotelflur. Ja, dann könnt ihr euch die Szene hier bei Ghostbusters mal nachstellen. Ja, wenn dann auf einmal der Slimer auftaucht und ihr den einfängt mit eurem Protonenpäckchen und der Falle. Denn das Spiel nutzt Augmented Reality und somit könnt ihr die Geister fangen quasi in eurer Umgebung. Das ist faszinierend. Das gab's schon mal einige Spiele vorher, die hier sowas gemacht haben. Allerdings nicht so gut umgesetzt haben, wie eben jetzt hier Ghostbusters Paranormal Blast. Damit auch natürlich die, dieses Merchandise davon, ja, diesen Hintergrund und das Video, Einführungsvideo ist wirklich phänomenal. Ich habe auf jeden Fall natürlich die App verlinkt. Schaut es mal an. 1,54 € und damit dürft ihr raten, was ich jetzt gleich mache, sobald ich hier mit dem Podcast hier fertig bin. Ich hole mir natürlich die Vollversion von Ghostbusters Paranormal Blast. Ja, ich würde euch jetzt gerne hier ein paar Sachen einspielen, aber ich lasse es mal, Soundeffekte etc., alles natürlich aus dem Original Repertoire und ich weiß nicht, ob die Musik vorhanden ist, ne? Aber das spielt ja ehrlich keine Rolle, ja, denn eins ist klar, is there something strange in your Android, who you gonna call? Ich sag's jetzt nicht, du kannst nicht. Damit, oh je, was habe ich nur getan? Damit komme ich jetzt ans Ende vom Uncast 122. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen, Informationen, Anregungen, Diskussionen habt, ja, dann könnt ihr das mal auf Google Plus einfach oben Plus Uncast in der Suche eingeben. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, auch eigene Beiträge einschicken, wenn ihr wollt. Rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com und denn die ganzen Links und Informationen zu der Sendung findet ihr unter uncast.thenetcast.com, immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit Essen dran. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.